Kapitel 61. Das Verb lassen. Übung 1. Beispiel. Erlauben Sie Ihrer Tochter alleine in den Urlaub zu fahren? Ja, ich lasse meine Tochter alleine in den Urlaub fahren. Ja, ich lasse meine Tochter alleine in den Urlaub fahren. Ja, ich lasse meine Tochter alleine in den Urlaub fahren. Und jetzt Sie. Erlauben Sie Ihrer Tochter alleine in den Urlaub zu fahren? Ja, ich lasse meine Tochter alleine in den Urlaub fahren. Erlauben Sie Ihren Mitarbeitern früher zu gehen? Ja, ich lasse meine Mitarbeiter früher gehen. Erlauben Sie Ihren Freunden im Haus zu rauchen? Ja, ich lasse meine Freunde im Haus rauchen. Erlauben Sie Ihrer Katze im Bett zu schlafen? Ja, ich lasse meine Katze im Bett schlafen. Erlauben Sie Ihrem Sohn in die Disco zu gehen? Ja, ich lasse meinen Sohn in die Disco gehen. Erlauben Sie Ihrem Kind fernzusehen? Ja, ich lasse mein Kind fernsehen. Erlauben Sie Ihrer Sekretärin, länger im Urlaub zu bleiben? Ja, ich lasse meine Sekretärin länger im Urlaub bleiben.